Lies jetzt die Aufgabe 2. Aufgabe 2. Wir machen für 3 Tage eine Klassenfahrt nach Berlin. Natürlich werden wir auch die interessantesten Sehenswürdigkeiten besuchen. Ich war schon vor 4 Jahren in Berlin und habe schon das Brandenburger Tor und den Alexanderplatz gesehen. Das war wirklich toll. Diesmal möchte ich unbedingt das Olympiastadion besuchen. Ich interessiere mich nämlich sehr für Fußball und Sport im Allgemeinen. Und bitte keine Museen. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Wir machen für 3 Tage eine Klassenfahrt nach Berlin. Natürlich werden wir auch die interessantesten Sehenswürdigkeiten besuchen. Ich war schon vor 4 Jahren in Berlin und habe schon das Brandenburger Tor und den Alexanderplatz gesehen. Das war wirklich toll. Diesmal möchte ich unbedingt das Olympiastadion besuchen. Ich interessiere mich nämlich sehr für Fußball und Sport im Allgemeinen. Und bitte keine Museen.